ultra arg von unserer Mahadös. Die Huren möchten in den Freudenhäusern, wenn sie die vorgeschriebene Wonne äußern, nicht ehrlich sein, das wäre aber bös. Ausgemachten Preis. Wie streng er prüfte, ob sie ihn auch liebte, ausdrücklich heißt, er hab ihr Pein bereitet. Sechs waren schon geprüft und erst die siebte vergoss die Tränen, als sie von